Kundgabe 473. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.06.1938. Göttliche Gnade. Die wenigsten unter euch wissen die Gnade des Herrn zu schätzen. Und es glauben die Menschen, aus eigener Kraft zu erreichen, was euer aller Ziel sein soll. Und doch vermögen sie nichts ohne die Gnade Gottes. Darum bewegen sich die Menschen so oft auf falscher Bahn. Ihr eigener Wille treibt sie dazu. Sie achten der göttlichen Gnade nicht, begehren diese nicht im Gebet und sind so allein auf sich selbst gestellt. Und dann ist ihre Handlungsweise rein menschlich-irdisch. Immer werden die sich weit schneller vorwärts bringen, die sich der göttlichen Gnade und dem Herrn anvertrauen. Denn ihnen ist das Erkennen leicht. Sie werden eine schärfere Urteilskraft erlangen. Der innere Herzenstrieb wird sie weisen, immer so, wie es Gott wohlgefällig ist. Und die Willenskraft wird gestärkt werden, auszuführen, was das Herz vorschreibt. So wirket die göttliche Gnade immer intensiver, je mehr sie im Gebet erfleht wird. Und was dann die Seele noch belastet, sind immer nur Prüfungen leichterer Art, um ihre Widerstandskraft zu stärken. Für die Erdenzeit genügt die Hingabe an den Herrn völlig, um sich die Gnadenmittel aller Arten zu sichern. Denn der Herr verlässt keinen, der ihm nur vertraut. Er will, dass sich alle Kinder ihm zuwenden und wird sie daher auch reichlich bedenken, so dass keinem der Weg zu schwer werden soll auf Erden. Und mit dieser Hilfe bedacht, wird das Erdenleben auch dem Menschen den Erfolg bringen, der seiner Seele Ziel ist. Was nun euch Menschen unerklärlich erscheint, was euch nicht fassbar ist oder in euch Zweifel erzeugt, leget dies alles eurem Heiland ans Herz. Er wird euch Klarheit geben in allen Dingen, denn ihr dürfet wie die Kinder zum Vater sprechen. Und ihr werdet nie ohne Antwort gelassen werden. Aber eines ist vonnöten, dass ihr euch wahrhaft als Kinder eures Vaters fühlt, dass ihr vollgläubig seid, alle Kraft beim himmlischen Vater zu finden und auch aller Hilfe gewürdigt zu werden, so ihr euch nur darum bemüht. Ohne Glauben könntet ihr auch nicht bitten von Herzen, und dann kann euch auch die göttliche Gnade nicht gewährt werden. Denn immer wird der Glaube das Erste sein. Glaubet ihr, dass ein Vater im Himmel ist, dass er euch als seine Kinder betreut, dann wird es euch auch leicht sein, aus innigstem Herzen ihn um seine Hilfe zu bitten. Und dann werdet ihr mit Gnade gesegnet sein, immer da. Des Himmels größte Freude ist die Freude an willigen, vertrauenden Kindern. Im Glauben und guten Willen ist die Vorbedingung gegeben zu gottgefälligem Wandeln auf Erden. Die Gnade des Herrn unterstützt alles Streben und enthüllt dem Erdenkind die geistigen Wahrheiten. Und so wird der Weg nach oben immer leichter werden, solange nur immer der Wille und das Herz sich dem Vater entgegenwendet. Und in seiner Gnadensonne stehend, habet ihr nichts zu fürchten auf eurem Erdenwege, was eurer Seele Schaden bringen könnte. Denn der Leib kann vergehen, aber die Seele soll unbeschadet am Ende der Tage eingehen können in das himmlische Reich. Amen.